بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah. Er ist derjenige, den wir um Hilfe bitten, und er ist derjenige, den wir um Vergebung bitten. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor den Üblen unserer Seelen. Denjenigen, den Allah recht leitet, für den gibt es niemanden, der ihn in die Irre gehen lässt. Und denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, oder denjenigen, den Allah in die Irre leitet, für ihn gibt es niemanden, der ihn recht leiten könnte. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt als Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Allah hat ihn gesandt, als Warner und als Verkünder froher Botschaft. Und zwar kurz bevor der Stunde. Derjenige, der ihm gehorcht, der ist recht geleitet. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, er fügt nur sich selbst Schaden zu. Und er fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Und wir sitzen hier zusammen, damit wir das erlangen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat. Durch die Zunge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem Führer aller Söhne Adams, wie er selbst gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, Ana Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhr. Er sagte, ich bin der Führer der Söhne Adams und dies ohne Prahlerei. Also er sagt es nicht als Prahlerei, sondern der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah ihm etwas sagt, dann muss er es weitergeben und seine Pflicht. Und er ist der beste Mensch, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und er ist, jemand hat vor kurzem gefragt, ist der Prophet Muhammad perfekt? Die Antwort darauf ist, dass man sagt, als Mensch ist er perfekt. Weil man kann nicht besser sein als er. Hat er Fehler? Natürlich macht er Fehler. Denn er sagte selbst, jeder der Söhne Adams macht Fehler. Und die besten derjenigen, die Fehler machen, sind diejenigen, die bereuen. Ja. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, oder der heutige Vers, ein einziger Vers, ist der Vers 177 von Surat al-Baqarah. Und ich habe noch nicht gesagt, was der Gesandte Allah uns versprochen hat. Und zwar hat uns versprochen, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs zusammentrifft, يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ, und Allahs Buch rezitiert, وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, und sie es sich unter sich gegenseitig lehren, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, dann wird die Ruhe auf sie herabgesendet werden, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, und die Barmherzigkeit wird sie umhüllen, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, und die Engel werden sie umgeben, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, und Allah erwähnt sie unter denjenigen, die bei ihm sind. Der heutige Vers ist der Vers 177, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, dem das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet, und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind, und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen. In den Versen vorher haben wir gesehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Juden und Christen zum Vorwurf macht, dass sie die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam verheimlicht haben. Und zwar sagte Allah im Vers 174, diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift offenbart hat, und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung widersprechen, noch sie läutern, und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Eben dafür, dass sie die Eigenschaften dieses Propheten sallallahu alaihi wasallam geheim gehalten haben. Und dieser folgende Vers legt jetzt endgültig die letzten Heuchler still und versiegelt ihnen den Mund. Die Juden und Christen sagten, die Qibla, die wir haben, das ist die richtige Qibla. Und dieser Vers, den wir jetzt gelesen haben, ist auch eine Antwort darauf, auf diejenigen. Man sagt unter anderem den Westen. Und man sagt Beit al-Maqdis, Jerusalem. Ja. Dieser Vers ist eine Antwort auf diejenigen, die sagen, der Islam besteht nur aus Gebet. Und er zeigt auch, dass Allah barmherziger ist als alle anderen Menschen. Als alle anderen, die es gibt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er nichts braucht von dem, was wir spenden, hat er es zu einer Pflicht gemacht, dass wir denjenigen von unserem Vermögen geben, die Allah erwähnt hat. So ist Allah subhanahu wa ta'ala Arham al-Rahimin, der Barmherzigste aller Barmherzigen. Allah sagte, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Das heißt, wenn ihr Juden und Christen behauptet, dass ihr die richtige Qibla habt und dass ihr die Besten seid, weil ihr diese Qibla habt, so geht es nicht darum. Denn wie wir vorhin gesehen haben, am Anfang des zweiten Juz' des Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte einfach, hat die Qibla geändert. Nachdem sie vorher nach Jerusalem gebetet haben, haben sie einfach nach Mekka gebetet. Von heute auf morgen. Von Gebet auf Gebet. Sogar manche Sahara während dem Gebet, wie wir erwähnt haben. Und all dies macht Allah, weil er es so will. Deswegen, eine Qibla ist nicht an sich etwas Interessantes, sondern wichtig ist es, dass man dort in die Richtung betet, wie Allah es gesagt hat. Das ist der entscheidende Punkt an der Sache. Insofern, und sie lügen, nicht ihre ist die wahre Qibla, sondern wie manche Ulama gesagt haben, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah, dass die wahre Qibla von allen Propheten war Mekka, nicht Jerusalem, sondern das ist eine Veränderung der Juden gewesen. Weil Ibrahim ist auch derjenige, der die Kaaba gebaut hat. Ja, als erstes Gebetshaus auf dieser Erde. Da sind ja auch verschiedene Propheten gekommen. Wie wir erwähnt haben, man sagt, dass die Grundmauern schon da waren. Man sagt, von den Engeln gebaut, weil im Koran offensichtlich hat Ibrahim nur die Grundmauern hochgezogen, die schon da waren, hat er hochgezogen. Und er hat nicht etwas von Neuem gebaut. Ja. Aber haben das die vorher gekommenen Propheten gewusst? Was haben sie gewusst? Davon gehen wir aus. Jeder Prophet ist ein Prophet, deswegen ein Prophet, weil Allah mit ihm redet. Deswegen gehen wir davon aus. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter, also im Gebet, gegen Osten, wie die Christen, oder gegen Westen, wie die Juden, wendet. Sondern Güte ist vielmehr alles Gute, ist vielmehr, dass man Folgendes tut. Dass man an Allah glaubt. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala 5 von den Arkan al-Iman. Wir wissen, den Arkan al-Iman, die Glaubenspfeiler des Glaubens, sind 6. Und Allah erwähnt hier ziemlich genau 5. No. Er sagte, Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt. Den jüngsten Tag. Und wenn man sagt, den jüngsten Tag, dann alles, was darin passiert. Und es gibt manche Leute, sie stellen sich immer Fragen. Sie sagen, wie kann das passieren am Tag der Auferstehung? Oder wie kann es sein, dass zum Beispiel Leute ewig in der Hölle bleiben? Oder wie kann es sein, dass es eine Hölle gibt, die noch viel heißer ist als das Feuer, was wir hier haben? Und so weiter und so fort. Leute, die sich solche Fragen stellen, sie haben keinen Iman an Al-Ghaib, an das Verborgene. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala, wie er die Gottesfürchtigen ausgezeichnet hat. Er sagte, dass dieses Buch ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, Muttaqin. Die erste Eigenschaft, Alladina yu'minuna bil-Ghaib, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Das ist die erste Eigenschaft der gläubigen Menschen. Die glauben an das Verborgene. Das heißt, alles, was Allah sagt und sehr gesandt Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt, nehmen sie einfach an, wie es ist. Und sie hinterfragen nicht. Sie hinterfragen nicht. Einem Muslim steht es nicht zu, Fragen zu stellen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das und das so gemacht. Zum Beispiel manche Muslime fangen an, Fragen zu stellen. Sagen sie, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, besonders in der heutigen Zeit, fragen sie, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel verboten, dass die Frau mehr als einen Mann heiratet. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann erlaubt, dass er mehr als eine Frau heiratet? Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, dass ein Mann auch Sklavinnen haben darf? Und warum hat der Islam Sklaverei nicht verboten? Und so weiter und so fort. Solche Fragen als Muslim stellt man nicht. Es sei denn, man stellt sie, weil man daran glaubt und dass man vielleicht mehr lernen möchte über die Weisheiten, die dahinter stecken. Aber man stellt keine Fragen, die wie Fragen sind eines Zweiflers. Das steht einem Muslim nicht zu, wenn er nämlich behauptet, Muslim zu sein. Wenn er behauptet, Muslim zu sein, dann muss er sich Allah ergeben und einfach es annehmen, wie Allah es gesagt hat. Und er muss fest glauben und überzeugt davon sein, dass das, wie Allah es gesagt hat, die beste Art und Weise ist. Und deswegen, was wir immer wieder merken, wenn Leute Fragen stellen über den Islam und sagen, wieso im Islam ist das so und so und so und so. Also es steht einem Muslim nicht zu. Und wenn jemand solche Fragen stellt und fragt, wieso ist es im Islam so und wieso ist das erlaubt und wieso ist das verboten, dann sollte man auf keinen Fall anfangen, mit diesen Leuten zu diskutieren und nicht anfangen, mit den Leuten zu philosophieren und sagen, ja, zum Beispiel, würdest du gerne, dass deine Frau verheiratet ist mit einem anderen Mann und so weiter und so fort. Weil es gibt immer Frevler, die das wollen und die nichts dagegen haben. Wie willst du mit denen diskutieren? Die sind krank. Sondern deswegen, man muss in ihren Herzen einpflanzen und ihnen sagen, wenn du an Allah, Allah glaubst, und wenn du sagst, ich glaube, das ist der Koran, und wenn du sagst, ich glaube, das ist der Prophet, dann musst du von vornherein wissen, dass was sie sagen, ist wahr. Und was sie sagen, ist 100% richtig. Und was sie sagen, ist am besten. Denn Allah sagt im Koran, Allah ya'lamu man khalaq. Das heißt, weiß denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid? Also Allah weiß am besten Bescheid. Und das gehört zum Istislam. Das gehört zum sich ergeben. Denn wenn man sich Muslim nennt, dann darf das nicht eine Sache sein, die man mit der Zunge sagt, sondern muss eine Sache sein, die sich zeigt. Na. Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt. Und wenn man an Allah glaubt, glaubt man an Allah subhanahu wa ta'ala, nicht wie man sich ihn vorstellt. Sobald man sich ein Bild macht von Allah subhanahu wa ta'ala im Kopf, das ist verboten, sondern Allah subhanahu wa ta'ala nicht ist ihm gleich. Allah subhanahu wa ta'ala ist so, wie er es selbst gesagt hat. Und nicht mehr und nicht weniger. Also ich meine nicht mehr und nicht weniger in dem Sinne, dass wir nichts mehr sagen dürfen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht alles über sich gesagt hat, wissen wir. Aber wir dürfen nichts über Allah sagen, was er nicht selbst gesagt hat. Und deswegen gehört es auch zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, dass man die gleichen Worte verwendet, die Allah verwendet hat, über sich selbst. Wir nennen Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Wir sagen zwar auf Deutsch Al-Abama, aber wir wissen ganz genau, der heißt nicht Al-Abama, sondern sein Name ist Ar-Rahman. Und das ist nur eine versuchte Übersetzung, wenn man mit den Leuten redet. Aber genau wie der Name eines Muslims, Salih ist Salih, man sagt nicht Rechtschaffener. Man sagt Salih, fertig. Man kann nicht einfach sagen, der heißt ab jetzt Rechtschaffener. Nein, genauso ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat Namen. Namen kann man nicht einfach übersetzen. Namen. Eine bestimmte Bedeutung. Also viele Namen haben eine bestimmte Bedeutung. Beispiel, mein Name lautet Bayraktar. Wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das Flaggenträger. Bayrak ist Flagge. Und Bayraktar heißt der, einer, der eine Flagge trägt. Also, okay, und wie möchtest du genannt werden? Bayraktar? Also du möchtest nicht, dass man dich auf Deutsch nennt Flaggenträger? Ich sage, er versteht das auch so. Na, also Beispiel, er versteht Flaggenträger. Aber nicht unbedingt bewusst. Ich glaube, der Name, der wird so oft gesagt, dass man sich nicht jedes Mal bewusst macht, was das Wort bedeutet. Wie dem auch sei, du möchtest in dem Namen genannt werden, wie deine Eltern dich genannt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst Namen gegeben. Und deswegen nennen wir ihn genau auf die gleiche Art und Weise. Probieren wir nochmal. Mensch, ist weg. Na. Wir können jetzt hören, es trinkt jetzt. Wegen der Stimme. Sondern Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel glaubt. Den jüngsten Tag, das heißt alles, was dort passieren wird, glauben wir, wie es ist. Na. Das zusammengefasst. Und die Engel, die wahre Zahl der Engel kennt niemand außer Allah selbst. Und zwar die Engel, so wie der Islam sie beschreibt und nicht wie die anderen sie beschreiben. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie beschrieben und gesagt, innal malaika tata'adha mimma yata'adha minhu al-insan. Das heißt, die Engel werden durch das gekränkt, wodurch auch der Mensch gekränkt wird. Und deswegen soll man seine Häuser reinigen von irgendwelchen Bildern. Man soll seine Häuser reinigen von irgendwelchen Unheil, von Musik. Man soll seine Häuser reinigen vom Fernsehen, von Videos, von allen Sachen, wenn man sie nicht kontrollieren kann. Weil heutzutage die Leute, auch wenn wir, wenn es Geräte gibt, die nicht an sich unbedingt verboten erlaubt sind, wie das Radio. Das Radio ist ein Gerät, das Töne empfängt oder Signale empfängt und sie weitergibt. Aber das Problem ist, wenn man nicht die Kontrolle darüber hat und wenn man seine Familien machen lässt, was sie machen darf, machen lässt, was sie machen möchte. Und der Prophet hat gesagt, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Also man geht nicht, wie subhanallah, vor kurzem hat mir jemand mit mir angefangen zu diskutieren und gesagt, ja achi, la ikraha fid din, la ikraha fid din, la ikraha fid din. Das heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben, es gibt keinen Zwang im Glauben. Subhanallah, was will er denn damit sagen? Der will damit, ich weiß, was er damit sagen, er hat es mir direkt klipp und klar gesagt, er will damit sagen, du darfst machen, was du willst. Du darfst niemandem zwingen, etwas zu tun. Was ist das denn? Das ist doch keine Anarchie. In jedem Land gibt es Gesetze, mit denen man gezwungen wird. In jedem Land gibt es Gesetze. Wenn man sie widerstößt, dann wird man eingelocht. Oder man wird bestraft mit Geldstrafe. Das ist ein Zwang. Natürlich gibt es Zwang. Du darfst niemandem zwingen, den Islam zu gehen. Und in der Religion gibt es Dinge. Die freiwilligen Sachen darfst du niemandem zwingen. Aber die Pflichtsachen sehr wohl wird gezwungen. Der Prophet hat gesagt, wer seinen Zakat nicht bezahlt, dann nehmen wir es von ihm weg und die Hälfte seines Vermögens. Das ist ein Zwang, hoch 5. Aber das ist Zwang, das ist erlaubter Zwang, wenn der Gesandte was gemacht hat. Wenn jemand nicht betet, kommt vor Gericht. Er wird bei den Mehrheit der Ulama, wird ihm eine Frist gegeben. Wenn er nicht macht, dann wird er hingerichtet. Das ist Zwang. Er darf nicht sagen, ich bete, wenn ich will, ich bete nicht, wenn ich will. Na, oder wenn er in einem islamischen Land ist, darf er nicht einfach auf die Straße gehen und während Ramadan einfach öffentlich essen und die Muslime kränken. Nein, es geht keinen. Die muslimische Frau darf sie einfach sagen, ich gehe einfach auf die Straße, wie ich möchte und kleide mich, wie ich möchte. Nein, darf sie nicht. Es gibt Zwang, sehr wohl. Der Prophet hat gesagt, ordnet euren Kindern an, dass sie beten sollen mit 7 Jahren. Und wenn sie mit 10 immer dann noch nicht beten, dann sollen wir sie sogar schlagen, dass sie beten. Das ist Zwang. Aber manche Leute, die verstehen nicht. Manche Leute nehmen einfach einen Vers und unterlassen alles andere. Subhanallah. Zina ist verboten. Wenn jemand das macht und er war verheiratet oder ist verheiratet, dann wird er nach der Scharia gesteinigt. Und wenn jemand das macht und er war noch nie verheiratet, dann wird er gepeitscht. Öffentlich. Außereheliche Geschlechtsverkehr. Was? Außereheliche Geschlechtsverkehr. Und er wird sogar, diese Strafe wird ausgeführt und das Waliyash hat die Strafe. Soll Ta'ifatun min al-Mu'minin, soll eine Gruppe von Gläubigen bezeugen sogar, damit sie sehen, das ist eine Peinigung, das ist eine Erniedrigung, riesige Erniedrigung. Und ein Sklave, der so etwas macht, ein Abt, denn sein Wert wird auch verringert. Der kostet, der ist dann billiger. Solche Sünden begeht. Und deswegen soll man auch, wenn man, wie der Prophet es verboten hat, wenn man Zwiebel gegessen hat, oder Knoblauch, oder Schnittlauch, dann soll man nicht in die Moschee gehen, weil die Engel dadurch gekränkt werden. Und die Menschen werden auch von dem gekränkt. Ja. Also Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag. Die Engel, die Bücher. Okay, auf Arabisch steht nicht die Bücher, sondern es ist hier auf Deutsch übersetzt. Auf Arabisch steht, wal Malaika, wal Kitab, das Buch. Aber die Übersetzung ist nicht schlimm und nicht falsch, weil es geht um die Sache selbst, das Buch. Das heißt, irgendein Buch. Egal, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Buch herabsendet, dann glauben wir, dass dieses Buch ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir glauben, dass es das beste Buch ist für diesen Propheten, für die Zeit, wie der es herabgesendet hat. Bis auf den Koran, wir glauben, bis zum Tag der Auferstehung, das beste Buch für die Menschheit ist. Das heißt, sie glauben an die Bücher. Und zum Glauben an die Bücher gehört, das, was Allah im Koran gesagt hat über die vorausgegangenen Bücher, dass die Juden, Christen, Gelehrten ihre Bücher verfälscht haben. Und dass der Koran das einzige Buch ist, was nicht verfälscht worden ist und bis zum nächsten Tag nicht verfälscht werden wird. Ja. Und sie glauben an die Propheten, an alle Propheten, den ersten Propheten, Adam a.s. Der Prophet wurde gefragt, ja, und er hat eben gesagt, ist er etwa ein Nabi Mukallam? Ist er also jemand, der mit dem Allah direkt geredet hat? Ja? Er war jemand, mit dem Allah direkt geredet hat, Adam a.s. Und als Adam auf der Erde war, musste Allah ihm auch Offenbarung eingeben, entweder durch Jibril oder auf andere Art und Weise. Deswegen Adam ist der erste Prophet. Aber der erste Rasul ist wie in den Hadith der Shafa'a eindeutig, ist Nuh a.s. der erste Gesandte den Allah subhanahu geschickt hat zu irgendeinem Volk. Na. Und an den Propheten glaubt. Davon. Ja. Na, auf jeden Fall, das ist die bekannte Auslegung, ja, oder eine Auslegung. Aber ich meine jetzt Rasul in dem Sinne, dass er gesandt wurde zu einem Volk, das zum ersten Mal abgeschweift ist. Weil, das heißt in einer Überlieferung von Ibn Abbas, dass zwischen Adam a.s. und Nuh die Menschen immer Muslime waren. Und dass das Volk von Nuh das erste Volk ist, was eben dem Schirk verfallen ist. Okay. Das ist, wenn man sagt, was zwischen Nabi und Rasul, dann sagt man das. Aber Rasul an sich ist einfach ein Gesandter. Rasul an sich ist erstmal nur ein Gesandter Gottes Namen. Zum Beispiel, Malaika heißt Gesandte, die Engel. Also, Jibril ist auch ein Gesandter Gottes. Aber heißt es, er ist jemand, dem Allah eine neue Gesetzung gegeben hat? Nein, auf keinen Fall. Sondern er ist nur der Überbringer der Botschaft. Und die Propheten Malaika sind alle Gesandte Gottes. Bote. Na, das ist gleich. Und an den Propheten glaubt, na, das Gleichnis, das ist interessant, das Gleichnis der Juden und Christen, Methana, ist genauso wie ein Bürger, der in einem Staat lebt. Und dort gibt es Gesetze. Und eines Tages ändern sie die Gesetze. Und diese Bürger sagen einfach, wir wollen uns nicht an dieses neue Gesetz halten. Und sie verfahren nach dem alten Gesetz. Wenn sie aber nach dem alten Gesetz handeln, werden sie bestraft. Zum Beispiel in Deutschland wird regelmäßig die Promillegrenze runtergesetzt. Wenn jemand sich einfach nach dem alten Gesetz richtet und trotzdem Auto fährt, wird bestraft. Damals würde er nicht bestraft werden. Und so sind die Juden Christen. Der Islam kommt als neues Gesetz. Und sie sagen, nein, nein, nein, wir halten uns ans alte Gesetz. Das hilft ihnen nicht bei Allah und hilft ihnen nicht im Diesseits. Sondern man muss sich an das Gesetz halten, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat und da abgesandt hat. Das ist der Jizya, die wird. Was hat das damit zu tun? Nein, nein, weil da eine gewisse Freiheit hat dann eine oder nicht. Die dann sagen, okay, wir wollen... Ja, die haben die Freiheit, nicht dazu zahlen und dann in die Hölle zu gehen. Sie haben die Freiheit, Jizya zu zahlen. Wenn sie in ihrem Unglauben sterben, wollen, gehen sie in die Hölle. Ach so, ja, aber ich sage ja, ich will ja nicht, dass jemand in die Hölle geht. Ich will, dass jemand in die Barmherzigkeit hat. Na. Und? Dafür wird alles von den Leuten geschützt. Also durch die Gesetze. Also so verstehe ich das sein Leben. Wir reden, inshallah, darüber noch anschauen. Die Anzahl der Propheten, die Anzahl der Propheten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt und einem Hadith gesagt, dass sie 124.000 Propheten sind. Ja. Und davon sind 315 Gesandte. 124.000. Und davon sind 315 Propheten, Gesandte. Rasul. Ja. Viel. Jamman Rafiran. Hadith. 124.000. Sehr viel. Und man sagt, die meisten von Bani Israel. Ja. Subhanallah. Wenn Israel, Musa, wir wissen, die ersten Propheten, Musa, zu seiner Zeit schon Harun war schon da. Dann, als er gestorben ist und sein Bruder gestorben ist, dann wer kam danach? Joscha. Ja. Als er gestorben, immer kam ein neuer Prophet. Bis manchmal zwei, manchmal mehr. In der gleichen Stadt. Isa gleichzeitig mit Yahya. Und kurz vorher Zakaria. Bis Isa war dann der Letzte, ja, von den Bani Israel. Wie bitte? An einem Tag kann er so viel. Bis sie geschafft haben, einen Tag für 70 Propheten umzubringen. Na. Und am Ende sind sie am Nachmittag sind sie zu ihrem Markt gegangen, als wäre nichts passiert. Auf jeden Fall. Und das ist die Auswahl, yani. Das ist, wenn Allah sagt, er hat die Kinder Israels auserwählt. Durch sowas. Nicht, dass sie einfach ins Paradies kommen, durch nichts tun, sondern sie werden auserwählt, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Al-Mann wa Salwa gesandt hat. Die Wachteln und Männer und ihn zu ihnen geschickt hat, die diese ganzen Propheten, diese edlen Gesandten und unter ihnen Isa und Musa a.s., die zwei der Ulul Azm, der fünf standhaftesten Propheten. Etwas, das mir gefallen ist von jemandem, der über diese vier Propheten zum Bani Israel, hat er gesagt, von ihm, er hat von das verstanden, dass wenn die Krankheit ist sehr schwer, dann braucht der Mann viel, viel Ärzte. Allahu Akbar. Viel mehr Doktoren. So viele Propheten, warum? Weil sie haben, die Krankheit ist sehr, sehr schwer. Subhanallah. So tief im Unglauben, ja, dass sie viele sie Propheten. Subhanallah. Und die, an die Propheten glaubt und vom Besitz wenig oder viel, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft gibt. Oder einen Teil der Verwandtschaft gibt. Und der Ausdruck ala hubbi hier hat zwei Bedeutungen. Entweder ala hubbi, obwohl man ihn liebt, ala hubbi, also das Haar geht zurück auf denjenigen, der spendet, oder ala hubbi geht auf Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Das heißt, für Allah subhanahu wa ta'ala, lillah. Der Verwandtschaft gibt al-aqrab fal-aqrab. Denn der Prophet, also das heißt, immer den Nächstverwandte hat eher ein Anrecht drauf als den weiten Verwandten. Denn der Prophet hat gesagt, الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. الحديث صحيح الصحيح by Ibn Majah. Das heißt, صدقة zu geben, eine Spende zu geben für einen armen Menschen ist eine Spende, die angenommen wird, inshallah, die belohnt wird. Aber eine Spende für jemanden, der nah bei dir verwandt ist und arm ist, nah Verwandter von dir arm ist, er hat zwei Belohnungen. Erstens ist eine Spende und zweitens sorgt er dafür, dass die Verwandtschaftsbande aufrechterhalten wird. Ja. Er sorgt für Kontakt zwischen sich und seinen Verwandten. Das ist eine große, gute Tat. Und den Weisen. Also auch, gemeint ist natürlich nicht die reichen Weisen, also den armen Weisen, natürlich die Weisen, die das Geld brauchen. Ja. Und was ist ein Weise im Islam? Jemand, der, Alhamdulillah, jemand, dessen Vater gestorben ist, obwohl man noch in der Pubertät war, vor der Pubertät war. Also man hat die Pubertät noch nicht erreicht und der Vater ist gestorben. Das ist ein Weiser. Sobald man die Pubertät erreicht hat, ist man kein Waisenkind mehr. Also, na. 16 Jahre. Nein, spätestens 15. Spätestens 15. Den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges. Dem Sohn des Weges ist jemand, der auf der Durchgangsreise ist. Und besonders, wenn er zum Beispiel ihm die Mittel ausgehen, dass er nicht mehr nach Hause gehen kann und so weiter und so fort. Nein. Das ist auch jemand, dem man Zakat geben darf. Den Bettlern und den Loskauf von Sklaven hergibt. Das Freigeben, Freilassen von Sklaven ist eine gute Tat im Islam. Und der Islam fördert das. Und auch soll man spenden für diejenigen Sklaven, ein Makatib, das sind diejenigen Sklaven, die, also ein Sklave, wenn er ein guter Sklave ist, ein gläubiger Sklave ist, dann soll sein Herr ihn freilassen. Aber er muss ihn nicht einfach freilassen, sondern er soll mit ihm einen Vertrag machen. Zum Beispiel, du musst mir innerhalb von der Zeit, oder sobald du mir diesen Betrag gibst, hast du dich freigekauft. Und der Herr muss da zustimmen. Ja, Allah hat ihm angeordnet, er soll zustimmen. Also wenn ein Sklave sich loskaufen will, zum Beispiel für 5.000 Euro oder 10.000 Euro, dann soll man sich einigen, je nachdem, was üblich ist, und dann soll man zustimmen. Und wenn der Sklave dann dieses Geld zusammengesammelt hat, gibt es seinen Herrn und ist dann frei. Und man kann dann einen Vertrag machen. Und dafür soll man auch, das soll man auch unterstützen. Wenn man so etwas kennt, dann soll man das auch unterstützen. Na, das Gebet verrichtet. Und nicht, also im Arabischen heißt es nicht nur Gebeteter. Man betet nicht, sondern man verrichtet das Gebet, weil man eben nicht einfach nur das Gebet verrichtet und die Bewegungen macht, sondern das Gebet ist ein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Abgabe entrichtet, also Zakah, für die Fuqa ein eigenes Kapitel gewidmet haben. Und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, gegenüber Allah also, gegenüber den Muslimen und gegenüber allen Menschen. Manche Leute denken, wenn sie einem Kafir etwas versprochen haben, warum sie es nicht einzuhalten. Das ist nicht wahr. Wenn man etwas versprochen hat, muss man es einhalten. Gegenüber jedem Menschen. Und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten. Standhaft bleiben, dazu gehört, dass er sich nicht beschwert. Auch nicht, wenn er die schlimmsten Situationen hat. Er klagt nicht unter den Menschen und sagt, ich habe das Leiden und das Leiden und das Leiden. Wenn man das nicht macht, das gehört zur Standhaftigkeit. Aber heute leider die meisten Menschen, sie beklagen sich, wenn sie krank sind und sagen, leider, ich habe das. Also zur Standhaftigkeit gehört, dass man sich nicht beklagt, sondern dass man damit zufrieden ist, was Allah ihnen gegeben hat. Man stand auf Leib in Not, das heißt Armut, in Leid, wie Krankheiten und in Kriegszeiten. Standhaft bleiben, während dem Kampf. Nicht Fahnenflucht begehen. Fahnenflucht begehen gehört zu den 7 Todsünden, zu den Mubiqat, zu den großen Sünden, zu den gewaltigen Sünden. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Und das sind die Gottesfürchtigen. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind, alladhina sadaqu, das heißt, die ihren Glauben zeigen in ihren Handlungen. Denn wir glauben, von Ahle Sunnah al-Jama'a, dass der Glaube besteht aus dem, was man im Herzen glaubt, aus dem, was die Zunge sagt und den Handlungen. Und wenn jemand wahrhaftig ist, sadiq ist, sidq hat, dann muss er gut handeln. Sonst ist sein Glaube nicht vollständig. Und das sind die Gottesfürchtigen. Und der Prophet sagte dass man immer die Wahrheit sagt. Über die man die Wahrheit sagt. Er hat erstmal versprochen, wenn jemand es unterlässt zu lügen, verspricht er ihm einen Platz im Paradies im Außenbezirk. Und wenn jemand ihm verspricht, dass er nicht einmal lügt, nicht mal aus Spaß, dann verspricht er ihm einen Platz im Paradies in der Mitte des Paradies. Und da sagt er auch über die Wahrhaftigkeit. Er sagte, Iyakum wal kadhib, fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur. Wehe euch vor dem Lügen, denn das Lügen führt zur Sittenlosigkeit, zur Hurerei, zur Ausschweifung. Und diese Sittenlosigkeit führt einen zur Hölle, zum Feuer. Und der Mensch lügt und strebt danach zu lügen, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner aufgeschrieben wird. Ihr sollt euch an die Wahrhaftigkeit halten und immer wahrhaftig sein. Denn die Wahrhaftigkeit führt zur Güte. Und die Güte führt zum Paradies. Und der Mensch sagt immer die Wahrheit und strebt danach, die Wahrheit zu sagen, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als jemand aufgeschrieben wird, der wahrheitsliebend ist. Und Siddiq ist die zweite Stufe. Nach dem Propheten gleich. Ist höher als die Märtyrer. Weil Allah sagte, wer Allah und seinen Gesandten glaubt, das sind diejenigen, die mit dem Propheten zusammen sein werden und den Siddiqin, den Wahrheitsliebenden, was-Shuhada, dann die Märtyrer, was-Salihin, die Rechtschaffenen. Also sie sind Stufen im Paradies, gewaltige Stufen. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, rahimahullah. Diejenigen, die wahrhaftig sind, und das sind die Gottesfürchtigen. Im Arabischen heißt es nicht, das sind diejenigen. Er sagt, Ulaik, Ulaik, jene sind. Ulaik ist ein Demonstrativpronomen für weit entfernte Sachen. Die Mufassirun sagen, unter anderem, warum? Weil das sind diejenigen, die ganz oben sein werden im Reich, nicht irgendwo unten, dass man die zeigen kann. Sie werden so weit oben sein, wie es im Hadith beschrieben wird, dass die Stufenparadies sind unterschiedlich groß, wie wenn man heutzutage auf die Sterne schaut, so weit werden die Leute entfernt sein. Und zu Leuten, die so weit entfernt sind wie die Sterne, sagt man nicht diese, sondern sagt jene. Also so weit sind sie entfernt von den anderen Menschen und haben die hohen Rangstufen erreicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen zufrieden sein. Und sie sind die Gottesfürchtigen, Al-Muttaqun. Auf Arabisch heißt es Al-Muttaqun. Auf Deutsch heißt es eigentlich wortwörtlich die Fürchtigen. Was fürchten sie? Sie fürchten Allah. Sie fürchten die Hölle. Sie fürchten den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wodurch? Nicht indem sie sagen nur, sondern indem sie die Ursachen des Zornes unterlassen. Indem sie die Ursachen des Zornes unterlassen. Und eben nicht das Dinge tun, die Allah subhanahu wa ta'ala zürnt oder zürnen lässt. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.